Papa, was ist das? Fragt der kleine Hannes. Halt's Maul! Sagt Arsch. Mutti kommt dazu und lenkt in das Gespräch ein. Macht der kleine Hannipopanni schon wieder Dummheiten? Nix, Hannipopanni, auf Sack geht er mir und kostet nur Geld. Aber Dirk! Frisst wie drei Soldaten, aber ist den ganzen Tag frech. Aber Dirk! Frech ist er! Aber Dirk! Und den ganzen Tag immer nur spielen. Aber Dirk! Er immer mit seinen beschissenen Spielen. Das geht mir auf den Sack. Aber... Ruhe! Aber der Junge... Ich hab was gesagt, Alter, und ab zurück an den Herd. Mutti geht in die Küche. Und du hältst jetzt die Fresse, Tackhannes! Während Mutti abwäscht, beginnt sie. Dirk, warum? In deinen Schlickstall, da herrscht Ruhe, hab ich gesagt, oder stellst du jetzt auch Fragen? Ruft Arsch. Er dreht sich wieder zum Fernseher um Nachrichten zu gucken, wie die 5 Stunden zuvor auch. Papa, was ist das?